Katzenshow. In Katis Hundesalon ging es heute hoch her. Viele Katzenbesitzer waren gekommen, um ihren Liebling waschen und kämmen zu lassen. Denn schließlich stand in der Abenteuerbucht die große Katzenshow an. Und natürlich halfen die Fellfreunde Kati so gut sie konnten. Und da kommt das nächste Schaumkätzchen. Beim Einseifen, Duschen. Und jetzt abspülen. Wasserdüsen. Du wirst so schön sauber sein für die Katzenshow. Und föhnen. Ich trockne dich im Nu. Oh, was für ein schnuckliges Kätzchen. Kati übergab die Vierbeiner dann ihren Besitzern. Hier ist sie, geschniegelt und gestriegelt. Und sie trägt eine Schleife. Und jetzt ein Foto. Sagen Sie flauschiges Fellknäuel. Flauschiges Fellknäuel. Katzi, du bist schon wieder drauf. Katzi, Katis graue Katze, war in letzter Sekunde ins Bild gesprungen. Du Frechdachs, ich sagte doch, ich mach später ein Foto von dir. Danke, Fellfreunde. Mit eurer Hilfe werden alle Katzen aus der Nachbarschaft bildhübsch sein. Aber keine Katzen sind so bildhübsch wie meine. Seht nur, die zukünftigen Sieger der Abenteuerbucht-Katzenshow. Mhm. Bürgermeister Besserwisser aus dem Nachbardorf deutete auf seine 6 kleinen Chaoskätzchen, die nichts als Unfug im Sinn hatten. Sind sie nicht hinreißend? Sind sie nicht prächtig? Sind sie nicht... Weiter kam der Bürgermeister nicht, denn seine Chaoskätzchen jagten einer kleinen Feder hinterher, statt brav sitzen zu bleiben. Hey, hört auf damit, kommt schon, es ist nur eine Feder. Das interessierte die Kätzchen aber nicht. Im Gegenteil, sie sprangen der Feder nach und stießen dabei gegen den Bürgermeister, der prompt in die Waschschüssel fiel. Und die Kätzchen hinterher. Kati griff nach ihrem Fotoapparat. Sagen Sie flauschige Fellknäuel. Flauschige Fellknäuel. Gut getroffen, Bürgermeister. Das ist das beste Foto bis jetzt. Auf dem natürlich auch Katzi wieder zu sehen war. Allerdings nur am unteren Rand. Danke für die Handtücher, Robohund. Jetzt können Sie sich in Ruhe abtrocknen und sich bereit machen für die Katzenshow. Ha, nicht mit diesen widerspenstigen Katzen. Ich brauche eine vollkommen gut erzogene, saubere und brave Katze. Noch einmal kam der Robohund, den Ryder selbst gebaut hatte, mit trockenen Handtüchern angelaufen. Doch dann kam dem Bürgermeister eine Idee. So gehorsam wie Robohund. Aber sie muss wie eine perfekt gepflegte Katze aussehen. Er schnappte sich seine Kätzchen, lief mit ihnen geradewegs in ihr Geheimversteck, setzte sich an den Computer und machte sich an die Arbeit. So, jetzt brauchen wir nur noch Strom. Kätzchen, leg den Hebel um. Eine Roboterkatze erschien vor ihm. Und sie sah Katzi zum Verwechseln ähnlich. Bitte, hier sind Chaoskätzchen, meine allergrößte Schöpfung. Und ich taufe sie auf den Namen Miau Miau. Show kann beginnen! In der Abenteuerbucht liefen die letzten Vorbereitungen. Und besonders Bürgermeisterin Gutherz konnte den Beginn der Katzenshow kaum noch erwarten. Kati, sind wir denn bald soweit? Wenn Sie bereit sind, Frau Bürgermeisterin. Ein Momentchen bitte noch. Die Katzenshow kann nicht ohne die Siegerin beginnen. Sagt Hallo zu unserer neuen, großartigen Siegerin. Doch erst einmal erschienen die Chaoskätzchen. Nein, nicht ihr. Na los, verschwindet. Ich präsentiere Miau Miau. Die Roboterkatze sah wirklich sehr echt aus. Täuschend echt. Wow, Miau Miau sieht dir sehr ähnlich, Katzi. Das gefiel Katzi gar nicht. Aber noch weniger mochte sie die Augen der anderen Katze, die nämlich plötzlich knallrot wurden. Niemand bemerkte die Fernbedienung, mit der Bürgermeister Besserwisser die Roboterkatze steuerte. Denn nun ergriff Bürgermeisterin Gutherz das Wort. Willkommen, Katzenfans jeden Alters, zu unserer fantastischen Abenteuerbucht Katzenshow. Ja! Wir starten jetzt mit dem Talentteil unseres Wettbewerbs. Ausgezeichnet, Miau Miau. Zeig allen, wie talentiert du bist, du Superkatze. Also sprang die Katze auf die kleine Bühne und machte in der Luft einen Purzelbaum nach dem anderen. So viele Saltos schaffe nicht mal ich? Ja, aber irgendwie stimmt etwas nicht mit dieser Katze. Das spüre ich genau. Ich rieche nichts. Dabei hatte Chase die beste Spürnase von allen und eine Katzenhaarallergie. Das war noch gar nichts, verehrte Herrschaften. Jetzt kommen die Saltos durch die Reifen. Bürgermeister Besserwisser hielt seiner Roboterkatze einen großen Reifen hin. Und die legte sofort los. Niemand sah, dass die Chaoskätzchen sie an der Seite der Bühne mit der Fernbedienung steuerten. Wow, seht euch das an! Zeit für Teil 2 meines Plans. Ihr seid dran. Bürgermeister Besserwisser zwinkerte einem der Chaoskätzchen zu, das sofort hinter die Bühne schlich, wo die Teilnehmer der Katzenshow in ihren Boxen warteten, und dort öffnete es eine Tür nach der anderen. Ausgezeichnet! Und jetzt kommt unsere große Überraschung. Du kannst loslegen, Chaoskätzchen. Ein zweites Kätzchen lief los, brachte seine Tennisballkanone in Position und feuerte 3 Spielzeugmäuse in Richtung der freigelassenen Katzen. Die rannten dem Spielzeug natürlich sofort hinterher, bis eines nach dem anderen in einer Wasserschüssel voller Matsch landete, die Bürgermeister Besserwisser natürlich vorbereitet hatte. Oh, kann es was Schöneres geben als ein herrliches Bad voller schmutziger Kätzchen? Jetzt gewinnt Miau Miau auf jeden Fall! Das sah jedenfalls ganz so aus, denn die Roboterkatze machte auf der Bühne ein Kunststück nach dem anderen. Oh, wow! Miau Miau hat es drauf, das muss man ihr lassen! Alles verlief genau nach Plan. Miau Miau war der Star der Show. Während die anderen matschigen Kätzchen nun aus der Schüssel kletterten und kreuz und quer durch die Abenteuerbucht rannten. Natürlich blieb das nicht lange unbemerkt. Und jetzt sind die anderen Kätzchen an der Reihe. Wer ist die Nächste? Katzi macht gerade ein Nickerchen, also kann Schnurli. Wo ist sie denn? Oh, sie ist da lang gelaufen, zusammen mit den anderen Katzen. Oh, herrje, das ist eine große Katzenprobe. Ich ruf besser Ryder an. Hallo Kathi, wie läuft die Katzenshow? Ein Wirrwarr, die Katzen sind überall und völlig verdreckt. Wenn wir sie nicht bald einfangen, ist die Katzenshow ruiniert. Wir kümmern uns, kein Einsatz zu groß, keine Pfote zu klein. Paw Patrol, zur Zentrale. Ryder braucht uns. Die Fellfreunde rannten sofort los. Auch Marshall, der allerdings mit seinen Pfoten in Miau Miaus Reifen hängen blieb und den anderen hinterher kugelte. Er holte sie erst in dem gläsernen Fahrstuhl der Zentrale wieder ein. Wir sind ein guter Fellfreundeskreis, findet ihr nicht auch? Der Fahrstuhl setzte sich in Bewegung und brachte sie hinauf ins oberste Stockwerk. Unterwegs schlüpften alle in ihre Einsatzanzüge mit den Rucksäcken und Helmen. Die Helfer auf vier Pfoten sind bereit, Ryder! Die Katzenshow hat sich in ein Katzenchaos verwandelt. Wir müssen die Katzen schnell einfangen, damit die Show weitergehen kann. Für diesen Einsatz brauchen wir Marshall. Mit deiner Leiter holen wir die Katzen schnell von den Laternenpfählen und Bäumen runter. Ich bin bereit, Ryder. Wuff, wuff, Rettungshund. Um alle Katzen rechtzeitig zurückzuholen, brauchen wir außerdem Rubble mit seinem Kran. Rubble ist der Retter! Alles klar, die Helfer auf vier Pfoten legen los. Ryder ließ sich an der großen Stange hinunter, die bis zu seinem roten Quad reichte. Marshall und Rubble dagegen nahmen die Rutsche mit den vielen Kurven und sprangen dann in ihre Fahrzeuge. Mit Ryder an der Spitze sausten sie los. Über die Brücke und durch die Straßen der Abenteuerbucht. Bis sie Katis Hundesalon erreichten. Da seid. Ich mache mir große Sorgen um die Kätzchen. Das kriegen wir schon hin, Kathi. Marshall, Rubble, holt Kran und Leiter raus. Wir müssen die Katzen retten. Los! Schnell fuhr Marshall an einem dicken Baum seine Feuerwehrleiter aus, bis zu dem Ast, auf dem 2 der Kätzchen saßen. Eines davon hatte es allerdings so eilig, dass es den kleinen Dalmatiner von den Pfoten riss. Aber beide kamen heil unten an. Während Rubble mit seinem Schaufelbagger ein weiteres Kätzchen in Sicherheit brachte. Ja! Ja! Das dritte Kätzchen wartete gar nicht erst auf seine Rettung, sondern rutschte aus Versehen von dem Ast, auf dem es hockte, und konnte von Rubble gerade noch aufgefangen werden. Bald hatten sie alle Katzen gefunden. Das waren alle, Kathi. Danke, Paw Patrol. Jetzt kann die Katzenshow weitergehen. Nun unsere nächste Kandidatin, Katzi. Aber Bürgermeister Besserwisser war auch darauf vorbereitet. Und jetzt feuere die Wollknäuel ab. Wieder brachte eines der Chaoskätzchen seine Kanone in Stellung. Doch Katzi fing die Knäuel auf und jonglierte damit. Oh ja, toll gemacht! Cool. Und nun lassen wir mal eine Starkatze ans Werk. Natürlich konnte die Roboterkatze noch viel besser und schneller jonglieren als Katzi. Klasse! Tolles Kunststück! Beleidigt gab Katzi dem einen Wollknäuel einen Schubs. Das rollte der Roboterkatze zwischen die Pfoten. Sie stolperte, rutschte aus und fiel so ungeschickt hin, dass plötzlich einige Drähte aus ihrem Rücken sprangen und sie sich wie wild im Kreis drehte. Oh oh, ich sollte Miau Miau da besser rausholen. Das funktionierte aber nicht wie geplant. Miau Miau flog nämlich in die Luft mit Katzi auf dem Rücken. Oh, ich sagte raus, nicht drauf. Aber da hatte Ryder bereits sein Pawpad in der Hand. Bitte komm, Sky. Ich höre dich, Ryder. Wir haben eine Katze oben in der Luft. Da kannst nur du etwas tun. Sofort machte Sky ihren Hubschrauberstart klar und war kurze Zeit später auch schon unterwegs. Schnell hatte sie die beiden Katzen entdeckt. Bin gleich bei dir. Halte durch, Katzi. Verzweifelt klammerte sich Katzi an der Roboterkatze fest, so gut sie konnte. Oh, ich habe keine Kontrolle über Miau Miau. Die machte nun einen Salto und jetzt konnte Katzi sich nicht länger festhalten. Wie ein Stein fiel sie zu Boden. Vergiss die Roboterkatze. Katzi braucht dich und zwar schnell. Ich fange sie auf. Katzi fiel und fiel. Doch Sky lenkte ihren Hubschrauber genau über sie. Kurz bevor die graue Katze auf dem Boden aufkam, erwischte Sky sie mit einem Haken, der an einem Seil unter dem Hubschrauber befestigt war. Dann ließ sie Katzi zu Kati und Ryder hinunter. Ja! Gut gemacht, Sky. Das war meisterhaft geflogen. Danke, Ryder, Sky und Fellfreunde. Gern geschehen. Hilfe holen ist ganz leicht. Ein Miauen reicht. Bürgermeister Besserwisser versuchte zu retten, was zu retten war. Miau Miaus Auftritt mag vielleicht ungewöhnlich sein, aber sie ist eindeutig die beeindruckendste Katze hier. Ach bitte, sie ist vom Wettbewerb ausgeschlossen. In unserer Katzenshow ist kein Platz für gefälschte Roboterkatzen. Ich weiß nicht, was Sie meinen. Aber das glaubte ihm niemand. Nur weil sie zufällig fliegen kann, Ein Geräusch über ihm lenkte den Bürgermeister ab. Nichts wie weg! Doch da war er bereits über die Wasserschüssel gestolpert. Und auf der landete nun auch noch die Roboterkatze. Ich glaube, ich könnte jetzt ein Handtuch gebrauchen. Aber das musste er sich schon allein besorgen. Denn Bürgermeisterin Gutherz verkündete nun den Sieger der Katzenshow. Und nun eine ganz besondere Auszeichnung. Für ihren überragenden Mut küre ich Katzi zur Katze des Jahres. Ja! Ja! Ja! So gemacht! Du bist eine tolle Katze. Schnell machte Kati ein Foto von der Siegerin. Und der Paw Patrol. Und ihr seid alle ganz tolle Hunde.